Ja? Wir legen an! Ja. Na, wo bleiben Sie denn hier? Ich habe nur meine Sachen zusammengepackt. Wie ist es denn mit dem Mantel, Herr Kapitän? Soll ich den Mantel jetzt holen? Sehen Sie, da liegt nun La Rochelle. Ich sehe nichts. Es ist dunkel. Ja, es ist Nebel. Immerhin ein paar Lichter von der Stadt. Nein, nicht von der Stadt, vom Hafen. Der Mantel, den Sie mir geliehen haben, Herr Sohn. Ja, ja, den sollen Sie behalten. Danke sehr. Und, warten Sie noch einen Moment, ich komme gleich wieder. Sonderbar. Ich habe mir immer gedacht, 7 Tage lang, wir würden im Hellen ankommen. Sonne über dem Hafen und über der Stadt. Aber nun ist beinahe Nacht. Und ich kann sie nicht sehen. Die Heimatstadt der beiden lieben Toten. So, hier bringe ich noch eine Mütze. Eine Fellmütze. Warte mal her. Na, sehen Sie. Die passt Ihnen ja ausgezeichnet. Sie sind sehr freundlich zu mir, Herr Solemner. Und wenn Sie noch einmal nach Trondheim kommen sollten, hier... Das glaube ich kaum, Herr Kapitän. Aber das Grab Ihrer Eltern werden Sie doch sicher noch mal besuchen wollen in Trondheim. Na, da wissen Sie jedenfalls, zu wem Sie dort zu gehen haben, nicht wahr? Haben Sie vielen Dank für alles, Herr Solemner. Und jetzt leben Sie wohl, Jill. Leben Sie wohl, Herr Solemner, und vielen, vielen Dank. Wissen Sie, Jill, ich wundere mich immer zu, dass Ihre Eltern gerade aus La Rochelle stammen. Warum, Herr Solemner? Sehen Sie, La Rochelle ist keine Artistenstadt, wie soll ich sagen? Mein Vater war ursprünglich auch Musiker. Ah, so, so. Trotzdem, La Rochelle ist eine alte Stadt mit schmaler Brust. Düster, sehr düster. Voll Armut und Nebel. Meine Eltern haben mir oft davon erzählt. Ich kenne fast jede Straße, obgleich ich nie hier gewesen bin. Ah, ich könnte nicht atmen in so einer Stadt. Na, aber wenn Sie auf der ganzen Welt wirklich nur hier ein paar Verwandte haben... Ich habe es meinem Vater versprochen. Er sagte, fahr zu deiner Tante Eloa. Das war das Letzte, was er sagte. Ja. Naja, vielleicht wird es Ihnen ja gefallen. Frau Eloa gehört nicht zu den Armen. Ich bin ein paar Mal in Ihrem Geschäft gewesen, wenn ich was für Schiff brauchte. Und wie ist meine Tante? Sie werden ja sehen. Dann Sie kennen Sie auch meinen Onkel Octave Mauvoisin? Mauvoisin? Ja, den Namen, den habe ich in La Rochelle schon bemerkt, Mauvoisin. Ja, das ist ja ein ganz bekannter Name. Aber wissen Sie, ich bin immer nur kurz in La Rochelle. So kurz wie möglich. Für mich zu düster. Hafenstraße. Hier war's. Nummer 17. Davon haben Sie oft gesprochen. Nummer 17 war das Haus. Monsieur Faucheron Musikschule. Hier hat Mama gewohnt und hierher kam Vater jeden Tag mit seinem Geigenkasten. Und in der dunklen Straße trafen sie sich abends. So wie dieses Liebespaar im dunklen Torweg, so trafen sie sich, so liebten sie sich. Ja, so ist es gewesen, damals. Hm? Hören Sie? Ja. Ich bin im Restaurant von Lorrain. Aber? Ja, ja. Hier ist gerade ein Kapitän Sollendal angekommen mit der Flinte aus Trondheim. Mhm. Und er erzählte mir eben, er hätte einen jungen Mann an Bord gehabt, der Gilles Mauvoisin heißt. Wo sind Sie bei Lorrain? Jawohl, Restaurant Lorrain, Herr Plantel. Hier können Sie den Kapitän selber finden, wenn Sie gleich herkommen. Gut. Mutti, sieh mal den da. Schrei doch nicht so laut. Was hat denn der auf dem Kopf? Das ist eine Pelzmütze. Warum hat der eine Pelzmütze? Ist der ein Eskimo? Nicht so laut. Ich weiß es doch nicht. Der ist nicht aus unserer Stadt. Patisserie Lapin. Die Bäckersfrau war Mamas Freundin. Hier hatten sie ihr heimliches Postamt, die Briefchen, die kleinen Nachrichten, alles heimlich. Sie trafen sich heimlich, sie schrieben sich heimlich. Sie liebten sich. Ob Frau Lapin wohl noch am Leben ist? Komm. Und Sie wissen das genau, Kapitän Solemdal? Ganz genau, Herr Plantel. Er ist hier an Land gegangen, vor einer Stunde. Gilles Mauvoisin? Ja, Gilles Mauvoisin. Kennen Sie ihn, Herr Plantel? Das ist für mich nicht ohne Interesse. Wie sieht er aus? Oh, sehr nett. 20 Jahre? So ungefähr, ja. Er trägt einen schwarzen Mantel, der ihm etwas zu lang ist, und eine Pelzmütze, wie man sie bei uns in Norwegen trägt. Hat er Ihnen gesagt, was er hier beabsichtigt? Na, er ist ja ganz arm und ich glaube... Hat er Ihnen gesagt, dass er ganz arm ist? Ja, das sieht man sogar. Ich glaube, er traut sich nicht, zu seinen Verwandten zu gehen, weil er sich vorkommt wie ein Bettler vielleicht. Und weil seine Eltern mit diesen Verwandten auch nicht sehr gut ausgekommen sind. Ich wusste nicht, dass seine Eltern gestorben sind. Das war ein Unglücksfall. Kohlendunst vom Ofen war es. Nur der junge Gilles, der schlief im anderen Zimmer, dem ist nichts passiert. Mhm. Er liebte seine Eltern sehr. Zirkusleute, Kapitän Sonnendahl, nicht wahr? Ja. Ganz Trondheim sprach drüber. Und weil er nicht allein im Zirkus bleiben wollte und weil er sonst niemand hatte, nahm ich ihn hier mit her. Er hat hier Verwandte, sagt er. Kevalin. Das ist der große Uhrturm. Hier irgendwo muss Tante Eloa wohnen. Schifffahrtsbedarf. Witwe Eloa. Ein großer Laden. Tonnen, Anker, Laternen. Ob ich da mal reingehe? Auf Wiedersehen, Frau Eloa. Also, Sie schicken mir die Sache morgen früh. Hier sieht man direkt ins Büro rein. Das ist sie wohl, diese Frau im schwarzen Kleid. So eine goldene Brosche hatte Mama auch, ganz ähnlich. Das ist also Tante Eloa. Sie sieht etwas unfreundlich aus. Nein, heute noch nicht. Heute gehe ich noch nicht zu ihr. Ich habe noch etwas Geld. Ich kann ja auch noch ein paar Tage anderswo schlafen. Hallo? Hallo, hier ist Plantel. Spreche ich mit Frau Eloa? Natürlich. Na, guten Abend. Guten Abend. Ich muss Sie was fragen. Ist der Neffe Gilles bei Ihnen? Wer? Gilles Mauvoisin. Er ist doch tot. Aber nein, keineswegs. Weder verschollen noch tot, sondern hier in La Rochelle, heute Abend angekommen. Ach. Na, hat sich also noch nicht gezeigt? Nein, bisher noch nicht. Hm. Falls er noch kommt, werden Sie mich bitte sofort benachrichtigen, ja? Natürlich, bestimmt. Danke, danke. Hotel Mo. Sagen Sie bitte, ist bei Ihnen ein Mauvoisin abgestiegen? Gilles Mauvoisin. Nee, danke. Hotel Central, hier ist Plantel. Sehen Sie doch bitte einmal nach, ob bei Ihnen ein Mauvoisin gemeldet ist. Ja. Gilles Mauvoisin. Wie bitte? Müde bin ich. Ziemlich müde. Alles ist nass, kalt und unfreundlich. Tja, so sieht die Welt aus, wenn man allein ist. Eine düstere Stadt. Hier ist Plantel. Befindet sich ein Herr Gilles Mauvoisin in Ihrem Hotel? Nein, bedauere. Ich habe schon viele Städte gesehen, aber La Rochelle macht mir Angst. Guten Abend, Tante. Ich bin dein Neffe Gilles. Papa und Mama sind... Nein, ich kann nicht. Noch nicht. Vielleicht morgen. Ich habe ja noch 200 Francs. Babin? Hier ist Plantel. Hören Sie, Babin, seit einer Stunde rufe ich alle Hotels an, um zu erfahren, wo der Bursche steckt. Er ist irgendwo in der Stadt, aber kein Mensch weiß wo. Lassen Sie ein paar von Ihren Leuten noch umgehen, unauffällig, und sich nach ihm umsehen. Schwarzer Mantel, Pelzmütze. Bitte rufen Sie mich sofort an, wenn Sie erfahren, wo er ist. Undurchsichtige Lage. Natürlich, ja, eine völlig veränderte Situation. Unangenehm. Wieso unangenehm? Ich werde mit dem jungen Mann schon fertig werden. Muss ich ihn nur erst haben. Nur erst haben muss ich ihn. Spediteur Mauvoisin. Der Wagen gehört also Onkel Octave, der das Fuhrgeschäft hat. Guten Abend, Onkel Octave. Ich bin der Neffe Gilles. Papa und Mama sind vor 10 Tagen gestorben. Nein, am liebsten würde ich mich verkriechen, nur nicht so als Bettler zu fremden Leuten gehen, bloß weil man zufällig mit ihnen verwandt ist. Wie einen solche Leute wohl ansehen mögen, wenn man plötzlich vor ihnen steht. In geschenkten Kleidern. Auf meinen Vater haben sie auch schon von oben herab gesehen. Und das soll nun bei mir dasselbe... Das ist ja ein Schild, zimmerfrei. Das wäre vielleicht was für mich. Da bin ich allein. Allein. Verzeihung, ist bei Ihnen ein Zimmer frei? Für die Nacht oder für den Monat? Für die Nacht, vielleicht 2 oder 3 Nächte. Hm. Nummer 3. Gezahlt wird aber im Voraus, verstanden? Hier ist der Schlüssel. Danke. Na, junger Mann, Ihnen ist wohl sehr kalt, wie? Oder haben Sie vergessen, den Kalender anzusehen? Kalender, wieso? Na, weil wir noch nicht Weihnachten haben, sondern aller Seelen. Bis zum Winter ist doch noch Zeit. Ach so, die Pelzmütze. Ja. Die fällt wohl hier sehr auf. Hein? Ja, Sie brauchen sie nicht gleich abzunehmen, obwohl es hübsch ist, wenn man auf dem Friedhof seine Mütze abnimmt. Ich komme von weit her. Ja, so sehen Sie auch gerade aus. Hier ruht in Gott im Alter von 32 Jahren Vitalin Bass. Vitalin Bass? Wer war doch Vitalin Bass? Eine Freundin von Mama. Sie müsste sich ja eigentlich ein paar Blumen aufs Grab legen. Mamas Freundin. Ja, aber was kosten Chrysanthemen? Ich habe ja auch gar keine. Wo gibt's welche? Den Drontheim, das armselige Doppelgrab. Da sind auch keine Blumen. Höchstens Schnee. Da sind sie ja noch immer. Diese Pelzmütze. Sagen Sie mal, wie kommen Sie nur vom Nordpol nach La Rochelle? Ich komme aus Drontheim. Ah, suchen Sie jemand? Ich kenne hier alle Gräber. Ich suche niemand. Ich gehe hier nur spazieren und sehe mir alles an. Ich habe Namen gefunden, die ich kenne. Viele Namen. Ja, das ist das Einzige, was von jemand übrig bleibt, der Name. Geboren dann und dann, gestorben dann und dann. Also ich muss Sie mal was fragen. Waren Sie schon immer in dieser Stadt? Schon immer auch, seit Kindesbeinen. Immer Friedhofsgärten. Ja, in der Hafenstraße, da gab's doch mal eine Musikschule. Erinnern Sie sich? Hafenstraße? Natürlich. Monsieur Faucheron. Aber woher wissen Sie das? Sie sind doch gar nicht von hier. Der alte Musiklehrer ist mein Großvater gewesen. Was Sie nicht sagen. Wollen Sie sein Grab sehen? Nein. Erzählen Sie mir lieber von ihm. Ja, da weiß ich ja wieder noch nicht so viel. Aber wieso sind Sie denn sein Enkel? Er hatte eine Tochter. Ja, die Frau Eloi. Nein, ich meine die andere Tochter, Elise Faucheron. Ach die, ja, die ist ja damals mit so einem windigen Musiker durchgegangen. Erst gab er Unterricht beim Alten, dann nahm er ihm die Tochter weg und ließ nicht sogar Schulden, ja. Ja, was wohl aus denen geworden ist. Sie sind tot. Ach so, entschuldigen Sie. Waren das etwa? Ja. Ah, das waren Ihre Eltern. Entschuldigung, ja. Ich habe nicht daran gedacht. Ich will nichts Schlechtes über Sie sagen, wenn Sie Ihre Eltern waren und wenn Sie oben waren ja auch schon tot sind. Elise Faucheron, ja. Aber dann ist ja Frau Eloi Ihre leibliche Tante. Sind Sie bei ihr zu Besuch? Nein, ich traue mich nicht recht. Ah, das kann ich verstehen. Sehen Sie da drüben, ganz in schwarz, die große Dame da am Grabe, ne? Ja, das ist die Witwe Eloi mit ihrem Hausdiener. Na, da, sehen Sie? Junger Mann, wenn Frau Eloi wirklich Ihre Tante ist, dann gehen Sie doch rüber und begrüßen Sie sie mal. Nein, ich sagte schon, ich wage es nicht. Ich werde hingehen nach ein paar Tagen. Ich muss mich erst an diese Stadt gewöhnen, an alles. Na ja, wie Sie meinen. Aber warten Sie mal. Sie heißen dann doch demnach Mauvoisin. Ja. Ja, dann kann ich Ihnen noch etwas zeigen. Passen Sie mal auf. Das ist das beste oder jedenfalls das teuerste Grabmal, das wir hier haben. Ja, kommen Sie doch mal mit. Ja? Sehen Sie hier. Weißer Marmor mit Gold. Ein kleiner Tempel vergoldet. Octave Mauvoisin gestorben, 12. Juni. Vor 4 Monaten ist er also gestorben? Octave Mauvoisin, ja. Der muss also demnach der Bruder von Ihrem Vater gewesen sein. Onkel Octave. Ja, das ist ja nur schade, dass er Ihnen nur weggestorben ist. Den können Sie ja nun nicht mehr sehen. Nur die Wagen mit der Aufschrift Spediteure Mauvoisin, die laufen noch. Die großen Wagen. Ne? Onkel Octave ist also tot. Ja, der starb in den besten Jahren, ganz unerwartet. Er war, man kann schon sagen, ein bärenstarker Mann. Und hat auch zu etwas gebracht. Denn wer am Ort bleibt und sich redlich nährt, nicht? Der war so ziemlich der reichste Mann hier. Herr Plantel führt jetzt die Firma. Denn Söhne hat er ja keine, der Mauvoisin. Guten Morgen, liebe Freunde. Sehen Sie, da kommt jetzt auch Herr Plantel, der Reeder. Bei Frau Eloi steht er. Und die gucken her. Ja, warum gucken die denn her? Hallo, sind Sie nicht Chimo Voisin? Ja. Dann bin ich Ihre Tante Gerardine. Aber warum sind Sie denn nicht zu mir gekommen, Chimo? Tante, ich wäre gekommen heute oder morgen. Ich wagte es nur noch nicht. Hören Sie, Herr Plantel, er wagt es nicht. Ich bin Plantel, ein Freund Ihres Onkels. Ich hörte, dass Sie in der Stadt sind, lieber Gilles. Und ich hoffe, dass auch Sie mich als Ihren Freund betrachten. Ja, aber wo in aller Welt sind Sie denn eigentlich abgestiegen, Chimo? Jedenfalls ziehen Sie noch heute zu mir. Noch heute, das steht fest. Ich schäme mich. Ich sehe so aus wie ein Landstreicher. Ich möchte niemandem zur Last fallen. Aber ich bitte Sie, wir freuen uns doch nur. Ich habe nichts. Ich bin arm. Ich möchte nicht wie ein Bettler zu... Was sagt er? Er sagt, er sei arm. Morgen früh sehen wir uns beim Notar, mein lieber Gilles. Oh, guten Morgen. Bitte, meine Herrschaft, bitte treten Sie ein, Frau... Eloa, bitte sehr. Dankeschön. Schön. Herr Plantel, wollen Sie bitte da Platz nehmen? Guten Morgen, Herr Notar. Und unser junger Freund, da bitte. Danke. So. Und nun zur Sache. Sie sind, wie sich aus Ihren Dokumenten ergibt, Herr Gilles Mauvoisin, 20 Jahre alt, geboren in Finnland. Ja, in Teuerla. Und Sie kommen aus... Aus Trondheim. Unsere Suchmeldungen sind Ihnen nicht zu Augen gekommen. Sie wurden in allen Zeitungen der Welt gesucht, Herr Mauvoisin. Wir lesen keine Zeitungen. Also ich will mich kurz fassen. Ihr Onkel, Ihr Herr Onkel ist am 12. Juni dieses Jahres verstorben. Ich, Octave Mauvoisin, vermache hierdurch meinem Neffen Gilles Mauvoisin zurzeit auf Reisen meinen gesamten Besitz, Mobilien und Immobilien, darunter das Haus am Ursuliner Quai sowie das Speditionsgeschäft, sämtliche Wertpapiere, Anlagen, Aktien, Anteilscheine. Und die ganze Liste können Sie nachher mit mir durchsehen. So, ich habe den ausdrücklichen Wunsch, dass mein Neffe und Erbe in dem besagten Hause am Ursuliner Quai Wohnung nimmt. Er hat dort die Anwesenheit der Madame Colette Mauvoisin zu dulden. Solange diese das Haus mit ihm gemeinsam bewohnen will und nur unter dieser ausdrücklichen Bedingung, hat mein Neffe Gilles ihr eine Pension von jährlich 12.000 Francs auszuzahlen. Ach, bitte noch einmal, wie war das? Colette Mauvoisin? Ja, die Witwe ihres verstorbenen Onkels erhält von ihnen eine Pension von 12.000 Francs, solange sie am Ursuliner Quai wohnt. Und sonst hat mein Onkel seiner eigenen Frau gar nichts hinterlassen? Nein, nein. Aber weiter. Ferner ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass der in meinem Schlafzimmer befindliche Panzerschrank, der ein Kombinationsschloss hat, unter gar keinen Umständen aufgebrochen werden darf. Hier ist übrigens der Schlüssel. Ein Duplikat befindet sich in der Bank von Frankreich. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ein Kombinationsschloss? Ja, der Schlüssel allein genügt nicht, den Panzerschrank zu öffnen. Sie müssen außerdem die richtige Buchstabenkombination einstellen. Sodass der Schlüssel nur dann schließt, wenn auch vorher das Schlüsselwort eingestellt ist. Ganz richtig. Ja, ist denn die Buchstabenkombination im Testament angegeben? Nein. Wie? Bestimmt nicht angegeben? Nein. Und dann muss man wohl daraus entnehmen, dass dieser Panzerschrank lediglich private Papiere und Aufzeichnungen des Verstorbenen enthält. Persönliches. Und dass es besser ist, ihn ungeöffnet zu lassen. Vielleicht. Das wird wohl so sein, Herr Plantel. Darf ich Sie bitten, hier zu unterzeichnen? Sie haben nur nichts weiter zu tun, als das große Erbe in Besitz zu nehmen. Eine glückliche Wendung in Ihrem Leben, mein junger Freund. Darf ich Ihnen die Hand schütteln nach all dem Schweren, das Sie durchgemacht haben? Ich und diese Millionen und die Wertpapiere und die Häuser. Und ich werde durch all das nur noch lächerlicher. Und die beiden Einzigen, denen ich helfen wollte. Die beiden Einzigen. Mein Gott. Lieber Gilles, Sie werden natürlich bei mir wohnen, solange das große Haus nicht in Ordnung ist. Und auch meinen Sohn werden Sie kennenlernen. Ein reizender Junge. Schade, dass Bob gerade in Paris ist. Ja, gewiss, Tante. Er ist so lustig, wissen Sie. Ihr werdet bestimmt Freunde werden. Noch etwas Hummer, Gilles? Danke, danke. Oder noch ein Gläschen? Nein, danke, nichts mehr. Müsste ich nicht auch meine andere Tante besuchen? Wen? Onkel Octave hat auch eine Witwe zurückgelassen. Ach was, die brauchen Sie doch nicht zu besuchen, Gilles. Es genügt, dass dieses dumme Testament sie zwingt, mit ihr unter einem Dach zu leben. Wie heißt sie doch? Colette, nicht wahr? Als Octave sie heiratete, da war sie Platzanweiserin in einem Kino. Im Vertrauen, es war eine Mésalliance. Sie war doch 20 Jahre jünger als er. Und außerdem ist sie eine unmögliche Person. Hören Sie, Herr Gilles, ich bin Babin, Sie haben bestimmt schon gelesen. Babin, Fische, Angro. Ich war ein guter Freund Ihres Onkels und ich hoffe sehr, dass auch Sie mich als guten Freund betrachten. Ja, wie wäre es, wenn Sie mich morgen zum Mittagessen besuchen wollen? Ja, gewiss, Herr Babin. Ja, kommen Sie, mein lieber Gilles, Sie sind blass. Ja, ja, viele weinen, mir ist ein bisschen schwindelig. Es ist gar nicht so leicht, auf einmal Millionär zu sein, was? Nein, Herr Plante. Kommen Sie ins Nebenzimmer, ruhen Sie sich aus. Ja. Sehen Sie, Ihr Onkel und ich... Wir waren gute Freunde. Und auch Sie sollen mich als Ihren besten Freund betrachten. Nicht wahr? Das tun Sie doch. Ja. Sehen Sie, So ein riesiges Vermögen, das ist ja ganz schön, aber es macht auch riesige Mühe, nicht? Sie müssen wissen, Ihr Onkel hatte sehr, sehr weitläufige Geschäfte. Ich habe sie provisorisch einstweilen weitergeführt. Ich kenne mich ja seit Jahren darin aus, denn wir waren ja, wie gesagt, Freunde. Ja. Nur weiß ich jetzt nicht, ob Sie sich künftig selber mit all dem einlassen wollen. Und wenn Sie es wünschen, könnte ich natürlich bis auf Weiteres diese Geschäfte nunmehr in Ihrem Auftrag und in Ihrem Interesse. Vielen Dank. Nicht wahr? Das ist Ihnen das Liebste. Dann brauchen Sie sich also keine Sorgen zu machen. Nein, vielen Dank. Man braucht ja schließlich jemand, zu dem man Vertrauen hat, nicht wahr? Ja, natürlich. Ja. Und jetzt, mein lieber Gilles, schließen Sie ein wenig die Augen. Ruhen Sie sich aus. Am besten, Sie schlafen ein Viertelstündchen. Oder ein halbes Stündchen. Ganz wie Sie wollen. Ich werde Sie bei den übrigen Gästen ausdrücklich entschuldigen. Sie können sich auf mich verlassen. Wo ist Gilles? Er schläft, Frau Ellor. Er schläft. Ich möchte... Sie möchten Gilles für sich allein haben, nicht wahr, Frau Ellor? Aber daraus wird nichts. Schließlich ist er doch mein Neffe. Er ist ein Würstchen, sonst nichts. Ein einfältiger, ungebildeter, dummer Junge. Was glauben Sie, was der alles anrichten könnte, wenn er auf einmal selbstständig würde? Ich werde ihn in meinen Obhut nehmen. Das könnte ich ebenso gut wie Sie. Sie hatten bei Octave Mauvoisin so viel Schulden, dass Sie kaum ein Recht haben, Ansprüche zu stellen. Bei Octave? Glauben Sie, ich bin nicht orientiert? Die Schuldscheine sind in meinem Büro. Ich schlage Ihnen einen Kompromiss vor, Frau Ellor. Sie brauchen keinen Konkurs zu fürchten. Dafür aber überlassen Sie Gilles mir. Damit Sie ihn plündern, wie? Wohin denken Sie? Er ist so reich, dass er es selber nicht übersehen kann. Er braucht mich ja. Er wird mir alles von selbst überlassen. Und ich werde so darüber disponieren, wie es für ihn und für mich am vorteilhaftesten ist. Meinen Sie, Sie können ihn auch weiterhin so ahnungslos bleiben lassen? Dafür werde ich sorgen. Ich warne Sie, Blondel. Der tote alte Mann wusste einiges von Ihnen. Von Ihnen etwa nicht? Er wusste von sehr vielen. Und seine Geheimnisse sind nicht mit ihm begraben. Aber für immer fest verschlossen. Gut, Blondel. Wenn Sie mit Gilles fertig zu werden glauben, versuchen Sie es. Ich sehe keinerlei Schwierigkeit. Er ist ein Heimlicher, ich warne Sie. Steigen Sie ein, Gilles. Danke. Wohin soll ich jetzt fahren? Die Pakete, wo tue ich denn die hin? Auf den Rücksitz, ein bisschen auf den Rücksitz. Ja. Jetzt haben wir Schuhe, Wäsche, 4 Anzüge, 2 Mäntel. Mit diesem Hut sehen Sie schon ganz vernünftig aus. Ich komme mir so ausstaffiert vor, Herr Plantel. Ja, daran werden Sie sich gewöhnen. Herr Plantel. Mhm. Ich habe doch immer nicht meine Tante Colette kennengelernt. Sagen Sie mal, was ist eigentlich mit ihr? Wenn ich nach ihr frage, dann weicht man mir aus. Vielleicht brauchen Sie diese Dame überhaupt nicht kennenzulernen. Wieso? Sie war Platzanweiserin im Kino Olympia. Hören Sie mal, das ist doch nichts Schlechtes. Ja, wie man das nimmt. Ihr verstorbener Onkel pflegte jeden Freitag in dieses Kino zu gehen, nachmittags, wenn die Vorstellung begonnen hatte und der Saal bereits dunkel war. Er ließ sich von einer Platzanweiserin in die Loge führen und dann fasste er das Mädchen am Arm und sagte, bleib hier. Und zog die Vorhänge zu. So beträgt sich doch nur ein Unhold. Ja, mag sein. Jedenfalls war es töricht, eins dieser Mädchen zu heiraten. Das dauerte auch nicht lange. Seit mehreren Jahren hatte er keine Beziehung mehr zu ihr. Sie bewohnten das gleiche Haus, aber sie sprachen nicht miteinander. Warum? So, es gibt da einen jungen Arzt, ein ziemlich fragwürdiger Herr, der außerdem selber verheiratet ist. Und mit dem, verstehen Sie, mit dem hat Ihr Onkel sie ertappt. Sie hatte also einen Geliebten? Sie hat ihn auch heute noch. Die ganze Stadt ist im Bilde. Ach, vielleicht ist das alles nur Klatsch. Es kann doch niemanden anderen ins Herz sehen. Oh, Sie sind ein junger Philosoph, Gilles. Aber glauben Sie mir, man weiß, was man weiß. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, kümmern Sie sich nicht um diese Dame. Das Haus ist groß genug. Sie wohnt in dem einen Flügel und Sie werden in dem anderen wohnen. Da brauchen Sie einander überhaupt nicht zu begegnen. Aber dieses riesige Haus am Ursuliner Quai, Herr Plantel, muss ich da wirklich einziehen? Ich habe bereits angeordnet, dass die Zimmer gerichtet werden. Warum sollten Sie, Frau Eloise, so lange zur Last fallen, nicht wahr? Das haben Sie doch gar nicht nötig. So, da wären wir also. Vorne ist die große Garage und hinten das Haus. Was sind das für Ungetüme da im Nebel? Das sind die großen Lastwagen, die Wagen der Spedition Mauvoisin. Die fahren durch ganz Frankreich. Aber fürchten Sie nicht, Sie werden sich um das Geschäft nicht zu kümmern brauchen. Der Prokurist rechnet jede Woche mit mir ab. Ist das nicht eine Kirche da? Kommt der Lärm etwa auch aus der Kirche? Es war einmal eine Kirche. Jetzt ist es Garage und Lagerhalle. Zwischen den Kirchenpfeilern jener Bestimmungsort steht das Frachtgut. Das ist sehr praktisch. Das ist doch aber mal ein geweihtes Gewölbe gewesen. Ja, der Lauf der Zeit. Daran gewöhnt man sich. Das wäre also der Autobahnhof. Hier durch die Tür. Vorsicht. Das ist also das Haus. Dunkel. War das das ehemalige Pfarrhaus? Nein. Beauvoisin kaufte das Haus, weil es früher einem Grafen gehört hatte. Mit dem hatte er nämlich seine Karriere begonnen. Als was? Als Chauffeur. Seltsam. Tja, Ihr Onkel war sehr tüchtig und sehr skrupellos. Und in diesem Riesenhaus hat er gewohnt? Ganz allein mit seiner jungen Frau? Kommen Sie, Gilles. Hier heran. Das ist ja ein Tanzsaal. Goldene Sessel und Kronleuchter aus Kristall. Ja, das müsste natürlich alles einmal gründlich renoviert werden. Ich schicke Ihnen einen Inder direkt her. Und alles so unbewohnt, als hätte seit Jahren hier niemand gelebt. Es hat auch hier niemand gewohnt. Ihr Onkel benutzte zwei Zimmer des Hauses, nicht mehr. Dieser ganze Prunk und Staub. Tanzsäle, in denen nie getanzt wird, sind immer ein bisschen traurig. Wenn es Ihnen aber nicht gefällt, wir könnten es auch so einrichten, dass Sie sich in der Stadt eine hübsche kleine Wohnung nehmen. Ganz in meiner Nähe ist gerade etwas frei. Mein Onkel hat aber den Wunsch niedergelegt, dass ich hier wohne. Ja, wir würden da selbstverständlich ein Auge zudrücken. Kommen Sie mal. Ja. Und das sind nun die beiden Zimmer, die Ihr Onkel bewohnte. Die gefallen mir viel besser. Er hat sich mitten im Palast eine richtige kleine Leutewohnung eingerichtet. Hier ist es gemütlich. Finden Sie? Eine Bauernstube. Man sagt, er hätte die Möbel seiner Eltern mitgebracht. So sieht es auch aus. Ich werde in diese beiden Zimmer einziehen. Bitte, wie Sie wollen. Aber nun, mein lieber Gilles, muss ich Sie leider allein lassen. Ich danke Ihnen, Herr Plantel. Keine Ursache. Und wo wohnt meine Tante Colette? Im Seitenflügel. Leben Sie wohl, Gilles. Leben Sie wohl. Danke, Herr Plantel. Sehr freundlich, Herr Plantel. Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Plantel. Was soll ich hier bloß anfangen? Mit diesem Riesenhaus. Ein dunkles, schreckliches Haus. Ich komme mir drin vor wie ein winziger Holzwurm in einem doppeltürigen Schrank. Was soll ich bloß in diesem Haus? Herein. Ich bin Frau Ranquet, Ihre Haushälterin. Guten Abend, Frau Ranquet. Guten Abend. Das Essen ist angerichtet. Danke. Wünschen Sie allein zu speisen oder gemeinsam mit Ihrer Frau Tante? Ja, ich würde lieber Ihre allein... Ihre Tante erwartet Sie nämlich im Speisezimmer. Ach so. Ja, ich komme. Guten Abend, Gilles. Guten Abend. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Bitte? Sie sind also Tante Colette? Ja. Aber essen Sie bitte, Gilles, die Suppe wird kalt. Wunderhübsch ist sie. So klein, so zart, so jung. Das wusste ich nicht. Und ein so feines, frisches Gesicht, als ob es durchsichtig wäre. Chinesisches Porzellan. Ich darf sie nicht ansehen, nicht so anglotzen. Ich müsste ihr irgendetwas sagen. Ich kann auch nicht die ganze Zeit da sitzen und schweigen. Aber was? Was? Ich müsste sie um Entschuldigung bitten, dass ich hierher gekommen bin. Liebe Tante, nein, verehrte Tante oder so. Schmeckt es Ihnen, Gilles? Verehrte Tante, ich komme mir vor wie ein Eindringling. Ich möchte Sie bitten, dass nichts meinetwegen im Leben dieses Hauses geändert wird. Sie haben zu bestimmen. Es ist doch Ihr Haus, nicht wahr? Das war wieder ganz blödsinnig ausgedrückt, dass nichts in diesem Haus geändert wird. Sie wird doch nicht denken, dass ich denke, dass sie... Sie hat doch einen Geliebten, kommt er hierher? Vielleicht ist das gar nicht wahr. Vielleicht hat sie gar keinen Geliebten. Sie sieht nicht so aus, als ob sie irgendwas Unrechtes tun könnte. Platzanweiserin im Kino Olympia? Es ist wahrscheinlich alles Verleumdung. Bösartiger Klatsch. Wie sonderbar, dass sie meine Tante ist. Sie ist kaum älter als ich. Ich möchte gern... Ich wollte, wir wären Freunde. Sie steht auf. Geht. Gute Nacht, Monsieur. Gute Nacht, Madame. Hat sie absichtlich so wenig gegessen und sich so schnell entfernt? Ich hätte sie zurückhalten sollen. Irgendetwas sagen. Sie bitten, noch eine Weile hier zu bleiben. Unhöflich. Dumm. Immer bin ich so verlegen. Ich hätte so gern... Bleiben Sie doch noch ein wenig, Tante Colette. Bleiben Sie. Aber vielleicht erwartet sie jemand. Vielleicht, wenn sie wirklich einen Geliebten hat, dann trifft sie ihn doch. Darf ich schon abräumen, Herr Mauvoisin? Danke, ja, ich esse nichts mehr, Frau Ranquet. Gut. Übrigens, hat er nicht eben ein Auto vor dem Haus gehalten? Kann sein. Ich weiß nicht. Und das da? War das nicht die Haustür? Sind das nicht Schritte auf der Treppe? Vielleicht ist das nur der Wind draußen. Nein, nein. Dann kommt da noch jemand zu mir? Zu Ihnen? Das glaube ich nicht, Herr Mauvoisin. Es sind doch aber ganz deutlich Schritte von zwei Menschen auf der Treppe. Es kommt niemals abends jemand hierher, Herr Mauvoisin. Ja, ja, ja, mag sein. Ich werde jetzt zu Bett gehen, ich bin müde. Nacht, Frau Ranke. Gute Nacht. Ja, was ist denn? Halt! Wer ist da? Hallo? Wer ist da? Wer ist da? Halt! Stehen bleiben! Halt! Wer ist da? Herr Mauvoisin! Mein Gott, wie Sie mich erschreckt haben. Ist was passiert? Ich weiß nicht, ich glaube, dein Geräusch zu hören. Wo? In meinem Zimmer ist jemand gewesen. Ich wachte auf. Kommen Sie, Frau Ranke. Ja. Hier in meinem Zimmer. Hier muss jemand gewesen sein. Ich hörte ganz deutlich ein Geräusch. Oh, Unsinn. Sie haben die Nachttischlampe umgeworfen. Naja, Mir scheint, das Geräusch haben Sie selbst gemacht. Na, kommen Sie mal erstmal zu sich. Ja? Schlafwandeln Sie vielleicht? Sieht es Komfort. Dann erinnert man sich selbst an gar nichts mehr. Frau Ranke! Was ist denn? Haben Sie was bemerkt? Ja, hier auf dem Kaminsims lag vorhin ein kleiner Schlüssel. Ich hatte ihn aus meiner Tasche genommen und zusammen mit den anderen Sachen auf den Kaminsims gelegt. Na, hier liegt aber kein Schlüssel mehr. Ja, eben, er ist nicht mehr da. Meinen Sie, dass jemand ihn weggenommen hat, während Sie schliefen? Kann sein, nicht. Ich weiß nur, dass er da war und dass er jetzt nicht mehr da ist. Naja, morgen bei Tag, da wird sich alles finden. Frau Walke, meine Tante Colette hat doch einen Bekannten. Dr. Sauvager kommt niemals hierher. Warum steht denn da noch immer das Auto auf der Straße? Warum ist da noch immer Licht im Seitenflügel? Gute Nacht, Frau Ranke. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Gute Nacht. Dr. Sauvager heißt er. Und Sie tun so, als ob es mich gar nicht gibt. Komm in mein Zimmer und stehle einen Schlüssel, ganz gleich, ob ich aufwache oder nicht. Als ob ich einfach gar nicht da wäre. Die Tür ist offen. Entschuldigen Sie, ich möchte zu Dr. Sauvager. Sind Sie eine Patientin? Sie meinen, weil ich im Rollstuhl sitze? Ich dachte, Sie wären eine Kranke. Ich bin seine Frau. Ach so. Verzeihen Sie den Irrtum. Was wollen Sie von meinem Mann? Ich will ihn sprechen. Die Sprechstunde hat noch nicht begonnen. Das weiß ich. Sie sind Herr Mauvoisin, nicht wahr? Ja. Habe von Ihnen gehört. Sie wohnen am Ursulinerquai mit dieser... Nicht wahr? Ich weiß alles. Ich kann mir denken, was Sie wollen. Soll das denn ewig so weitergehen? Ich weiß, wer Sie hergeschickt hat. Ich dulde keine heimlichen Botschaften, Herr Mauvoisin. Gehen Sie! Was ist hier los? Was wollen Sie? Gehen Sie! Bitte beruhige dich, es ist doch kein Grund. Lass mich! Ich tue dir doch gar nichts. Frau Martinet, kommen Sie, helfen Sie mir! Entschuldigen Sie bitte, Herr, meine Frau ist leidend. Bitte gehen Sie ins Sprechzimmer, ich komme gleich nach. Das ist also Dr. Sauvager. Ärmliches Empfangszimmer. Riecht nach Apotheke. Und diese schreckliche Frau da draußen. Vielleicht würde Colette diesen Mann heiraten, wenn er nicht die Frau hätte. Entschuldigen Sie bitte diese Szene. Meine Frau ist sehr unruhig, wenn sie allein ist. Gewöhnlich ist ihre Freundin da. Was fehlt Ihnen? Ich bin nicht krank. Einen Augenblick, ich muss die Tür abschließen. So, bitte. Dr. Sauvager, ich fordere Sie auf, mir den Schlüssel zurückzugeben. Ich habe den Schlüssel nicht. Ich schwöre es Ihnen. Aber Sie wissen, um welchen Schlüssel es sich handelt. Der Tresorschlüssel, nicht wahr? Haben Sie heute Nacht nicht versucht, ihn an sich zu nehmen? Es war Ihr Auto, das vor dem Haus stand. Ich weiß nicht, was Sie von mir denken. Ich habe den Schlüssel nicht. Ich verspreche aber, dass er Ihnen zurückgegeben wird. Er ist mir gestohlen worden. Nein, es war kein Diebstahl. Denn man wollte weder Ihnen noch Ihrem Vermögen schaden. Ich würde das auch von meiner Tante Colette nicht glauben, aber... Ich flehe Sie an, quälen Sie Colette nicht. Ich kann nur eins sagen. Ihr Onkel war ein Ungeheuer. So, gib doch endlich Ruhe! Das ist nicht zum Aushalten. Begreifen Sie, was es heißt, unter solchen Umständen eine Praxis zu führen? Sie ist verrückt. Ja, nun sei doch still! Kommen Sie. Ich führe Sie durch den anderen Ausgang. Kommen Sie hier durch den Korridor. Guten Abend, Tante Colette. Guten Abend, Gilles. Hier ist der Schlüssel. Danke. Ich... Ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig, Gilles. Sie brauchen mir nichts zu erklären. Ich begreife nicht, was das hier alles bedeutet, aber ich nehme an, dass es nichts Unrechtes ist. Sie wissen, dass Maurice gestern Abend hier war. Wer ist Maurice? Dr. Sauvage. Das geht mich nichts an. Sie können bei sich zu Hause tun, was Sie wollen. Nein, Gilles, ich wohne hier bei Ihnen. Ich hatte Maurice gebeten. Ich hatte ihn gezwungen, hierher zu kommen, weil ich mich mit ihm aussprechen wollte. Ich dachte, ich könnte vielleicht zu einem Schluss kommen. Warum erzählen Sie mir das? Ich möchte, dass Sie wissen, mit wem Sie unter einem Dach wohnen, Gilles. Ich kannte meinen Onkel nicht. Ich weiß nichts von Ihnen, Tante Colette. Ich begreife nicht, was hier rings um mich herum vorgeht. Dr. Sauvage sagte, mein Onkel sei ein Ungeheuer gewesen. Ist das wahr? Ja. Warum haben Sie ihn dann geheiratet? Ich war damals fast noch ein Kind und er war viel stärker als ich. Wenn er etwas wollte, setzte er es durch. Und er wollte mich haben. Es war damals, als Sie Platzanweiserin im Kino Olympia waren? Na, ich weiß nicht, ob man Ihnen die Wahrheit gesagt hat. Er versuchte wochenlang, sich mir zu nähern. Aber ich dachte nicht daran, ihm zu gehorchen. Als er im Kino nichts erreichen konnte, spürte er das Haus auf, wo ich mit meiner Mutter wohnte. Er lauerte mir auf, aber ich riss mich los von ihm. Und dann kaufte er das Haus und drohte uns auf die Straße zu setzen. Und schließlich bot er mir an, mich zu heiraten. Vielleicht liebte er sie. Nein. Ich war für ihn eher eine Sache, die er haben wollte, auf die er versessen war. Was sollte ich tun? Das Kino hätte mich entlassen, das konnte er ohne weiteres durchsetzen. Er hätte auch verhindert, dass ich irgendeine neue Stellung fände. Sie wissen ja nicht, was für eine Macht dieser Mann in der Stadt besaß. Und dann haben Sie ihn schließlich geheiratet, aus Angst. Und weil er versprach, meiner Mutter jeden Monat 1.000 Francs zu zahlen. Ja, und dann? Es war wie in einem Gefängnis. Im zweiten Jahr bekam ich Typhus. Octave wollte mich nicht sehen, er fürchtete sich vor Ansteckung. Maurice behandelte mich und, naja, ich gewann ihn lieb und er mich auch. Man muss es uns wohl angesehen haben, dass wir uns liebten. Wir waren heiter und wir lachten. Und Octave? Ja, eines Tages stand er hinter der Tür und hörte unser Lachen. Und dann stieß er die Tür auf und wusste es. Und seitdem hat er nie wieder ein Wort an mich gerichtet. Er verlangte nur, dass ich die Mahlzeiten an seinem Tisch einnehme, schweigend. Ich habe nie gewusst, was er dachte. Und Maurice? Maurice ist arm. Er ist der Sohn eines Briefträgers. Er hat sich mühsam sein Studium verdient und jetzt hat er eine kümmerliche Praxis. Geht niemand zu ihm, dafür ist gesorgt. Was meinen Sie, wer sorgt dafür? Die paar Leute, die was zu sagen haben in La Rochelle. Wir halten zusammen. Ihr Onkel gehörte dazu und Plantel und Frau Eloi und noch einige. Die halten ja hier alles in der Hand. Nicht nur das Geld, auch die Macht. Die können jeden zugrunde richten, der nicht zu ihnen gehört. Ich würde Ihnen gern helfen, Colette. Ach, Gilles. Sie wissen ja gar nicht, wovon Sie sprechen. Schließlich bin ich ja der Erbe von Octave Mauvoisin. Sind Sie das, Gilles? In Wirklichkeit? Sie haben doch alles Herrn Plantel überlassen. Sie sind im Grunde genommen genauso machtlos wie Maurice und ich. Plantel führt die Geschäfte Ihres Onkels weiter. Plantel verwaltet das Vermögen. Sie werden abgefunden. Sie verstehen nichts davon. Sie sind ungefährlich. Ja, ja, eigentlich haben Sie recht, Colette. Ich verstehe nichts davon. Ich weiß ja nicht einmal, warum Sie den Schlüssel zum Tresor haben wollten. Wir wissen das Kennwort nicht. Es ist uns nicht gelungen, den Tresor zu öffnen. Was ist drin? Ach, denken Sie nicht darüber nach, Gilles. Es könnte sein, dass Sie, wenn Sie es erführen, dass Sie ihr alles im Stich ließen und fortgingen. Warum, das verstehe ich nicht. Nicht nachdenken. Vergessen Sie den Tresor. Colette, bitte sagen Sie... Gute Nacht, Gilles. Ich weiß nichts, ich verstehe nichts. Nur Nebel. Ein Tresor, dessen Kennwort verloren ist. Aber ich muss verstehen. Ich muss handeln. Warum muss er denn? Warum laufen die Fäden bei einem anderen zusammen? Warum nicht bei mir? Guten Tag, Herr Plantel. Ah, Herr Mauvoisin, welch ein Vergnügen. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Ich möchte mit Ihnen über Geschäftliches sprechen. Aber lieber Freund, Zahlen sind doch nichts für junge Leute. Ich gebe Ihnen gerne gelegentlich einen mein Überblick. Mein Onkel war an vielen Unternehmungen beteiligt. Ja, man kann fast sagen, es gibt kaum ein größeres Unternehmen, an dem Ihr verstorbener Herr Onkel nicht in irgendeiner Weise beteiligt war. Und Sie hatten bisher die Freundlichkeit, diese Geschäfte für mich weiterzuführen. Aber nicht der Rede. Ich möchte das von nun an gern selber machen. Ich glaube, Herr Mauvoisin, Sie haben da ganz falsche Vorstellungen von großen Geschäften. Meinen Sie, Ihr Herr Onkel hätte sich persönlich um seine Fahrzeuge gekümmert? Dafür genügt doch ein Angestellter. Oder meinen Sie, dass ich bei jedem meiner Kutter dabei stehe, wenn er abfährt? Oder bei jedem Zuge mit frischen Seefahrern? Das meine ich nicht, aber... In einer alten und soliden Firma, an der das Räderwerk Herr gut geregelt ist... Herr Plantel, ich möchte, dass Sie mir die Akten über alle geschäftlichen Unternehmungen übergeben, an denen mein Onkel beteiligt war. Aber mein junger Freund... Lassen Sie mir bitte die Akten in mein Haus bringen. Ich werde sie mit dem Buchhalter durcharbeiten. Ich will versuchen, die Zusammenhänge zu erkennen, soweit es meinen Fähigkeiten entspricht. Ich dachte, Ihre Fähigkeiten wären mehr artistischer Art, so viel ich über Ihre Eltern Ich wünsche weiß. Nicht, mit Ihnen über meine Eltern zu sprechen. Ich wünsche, dass sämtliche Papiere und Akten unverzüglich zu mir herübergeschafft werden. Von nun an bestimme ich selber darüber. Hören Sie mal, Sie haben Freund. Die Geschäfte meines Onkels weitergeführt. Ich danke Ihnen. Jetzt sind Sie aus dieser Tätigkeit entlassen. Entlassen ist hier wohl nicht ganz der richtige Ausdruck. Ich brauche Ihre Hilfe von nun an nicht mehr. Ja, glauben Sie, dass Sie allein mit allem fertig werden? Gegen mich und gegen alle anderen? Das würde ich mir an Ihrer Stelle überlegen. Und mich lieber in Acht nehmen. Ich habe keine Furcht vor solchen Wagen drohen, Herr Plantel. Furchtlosigkeit ist nicht unbedingt ein Zeichen für Intelligenz, Herr Gilles. Im Gegenteil. Ich muss, wenn ich Sie ansehe, eher an einen Zirkusclown denken. An den dummen August. Wenn Sie meinen, dass mich das kränkt. Nicht im geringsten. Leben Sie wohl. Ein dummer August, der zwischen zwei Nummern seine albernen Späße macht und wenn das Orchester einsetzt, ist er von der Manege verschwunden. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gestört, Tante Colette. Nein. Eine Geige? Ein Saxophon? Eine Trompete? Und hier eine Klarinette? Spielen Sie alle diese Instrumente? Ja, ich spiele sie von klein auf. Meine Eltern sind doch in Varietés und im Zirkus aufgetreten. Und da hatte ich schon als Vierjähriger meine kleine Nummer. Wenn umgebaut wurde, dann kam ich mit der Geige in die Manege und spielte. Ich dachte, Ihr Vater hätte im Orchester gespielt. Ja, ja, anfangs. Später war er dann Zauberkünstler. Er hatte schwarz gefärbte Schnurrbartspitzen. Ja, nicht aus Eitelkeit, sondern weil ein Zauberkünstler jung sein muss. Dann holte er Tauben aus einem Zylinder und Blumen aus der Luft. Und dabei hatte er doch gehofft, ein großer Musiker zu werden. Tja, und meine Mutter assistierte ihm in einem rosa Trikot. Komisch, immer wenn ich an meine Mutter denke, dann stelle ich sie mir in diesem ärmlichen, flitterigen rosa Trikot vor. Und Sie wanderten von Land zu Land? Und von Stadt zu Stadt, immer im Ausland. Ich kannte nur ein Leben in Hotelzimmern. Und jetzt in diesem sonderbaren Hause. Ich finde mich einfach nicht zurecht. Alles steckt voller Geheimnisse, voll Unbegreiflichem. Ja. Es ist... Manchmal ist es zum Verzweifeln. Ach, spielen Sie noch etwas, Gilles, ja? Ich will Ihnen zuhören. Gut. Hier ist ein Brief für Sie, Madame. Danke. Was ist denn das für ein Brief? Ich weiß nicht. Ein Junge brachte ihn. Mein Gott! Was ist denn los, Colette? Was steht denn in dem Brief? Er ist von Maurice. Seine Frau ist heute Nacht gestorben. Ach. Die Arme, ich habe sie gesehen in ihrem Rollstuhl. Schrecklich. Das ist viel schrecklicher, als Sie denken, Gilles. Sie ist keines natürlichen Todes gestorben. Was heißt das? Ich weiß, was Sie jetzt denken, Gilles. Nein, nein, er ist es nicht gewesen. Ich kenne ihn. Er kann es ja gar nicht getan haben. Wie ist sie denn gestorben? Sie hat sich vergiftet. So was, Gilles schreibt mir, dass er fürchtet, jeden Augenblick verhaftet zu werden. Oh, Gilles, bitte gehen Sie hin. So wie ich ihn kenne, ist er imstande in seiner Kopflosigkeit. Sagen Sie ihm vor allem, dass ich ihm vertraue. Ich weiß, dass er es nicht getan hat. Ich weiß es. Gut, ich gehe sofort. Gilles! Ja? Glauben Sie mir wenigstens, Gilles. Bitte, er ist unschuldig. Ich schwöre es Ihnen. Ich spüre es. Ich weiß es. Er ist unschuldig.